1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute wieder. Das heißt, wer gerne mit mir sprechen möchte, ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und das euch auf den Nägeln brennt. Ich würde gerne zusätzlich mit euch noch über folgendes Thema reden. Ich habe heute in der Zeitung gelesen und war etwas erstaunt darüber, dass die Ehefrau von Strauß-Kahn, dem ehemaligen IWF-Chef, der jetzt wegen mutmaßlicher Vergewaltigung angeklagt wird in den USA, dass seine Ehefrau, Anne Sinclair heißt sie, mit ihr ist er seit 1989 zusammen, die hat ihm in der Vergangenheit immer und immer wieder Seitensprünge vergeben. Und sagt, dass das zur Liebe dazugehört und das müsste man tolerieren. Und ich würde gerne euch fragen, seht ihr das ganz genauso? Kann man Seitensprünge tolerieren? Habt ihr schon mal Seitensprünge toleriert? Wenn ja, wie viele und in welcher Art und Weise dürfen diese Seitensprünge dann sein? Was ist eure Meinung? Also wenn ihr gerne mit mir darüber auch sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Yvonne und Yvonne ist 36. Guten Morgen, Yvonne. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Yvonne. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist sexueller Missbrauch und Pädophilität. Das ist mein Thema. Sexueller Missbrauch und Pädophilität. Ja. Also, du bist betroffen. Ja, ich war betroffen. Als Kind wurde ich von meinem Bruder und auch von meinem Vater sexuell missbraucht. In welchem Alter? Da war ich 12 Jahre alt. Über welchen Zeitraum zog sich das dann hin? Über mehrere Monate. Mhm. Über mehrere Monate. Ich kann es nicht mehr genau benennen, ob es ein Jahr war. Auf jeden Fall mehrere Monate. Von dem Vater und von dem Bruder? Ja, mein Vater, der hat mich vorerst missbraucht und mein Bruder später. Wie alt war der Bruder damals? Mein Bruder war circa 15 oder 16 Jahre alt. Und du warst 12? Ich war 12, ja. Mein Problem ist jetzt folgendes, Domian. Mein Bruder, der ist gestern verstorben. Mhm. Und ich bin in seiner Wohnung gewesen und habe die Wohnung gesehen. Und da habe ich halt so eindeutige Bilder und auch Material gefunden, welches Kinder zeigt, die sexuell miteinander zu tun hatten. Mhm. Und das heißt, das ist der Beweis dafür, dass er pädophil veranlagt ist, ja. Also er ist jetzt mit 39 Jahren verstorben. Mhm. Und ich war also in dieser Wohnung. Und wie kam es, dass du in die Wohnung gegangen bist? Das kam daher, dass mein Bruder in der Wohnung aufgefunden worden ist, tot aufgefunden worden ist und dieser Fall damit ja, ich sag mal, so amtlich ist, dass, wie soll ich sagen, die Polizei ist da reingegangen und hat ihn mitgenommen. Ja. Ich bin bisher noch nicht ganz klar, Entschuldigung. Bist du denn die nächste Verwandte, dass man dich gerufen hat, dorthin zu kommen? Nee, meine Eltern haben ihn dort gefunden. Ich bin da hingegangen, weil mein Vater auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir da nicht mal gucken gehen könnten. Mhm. Wer ist uns? Gibt es noch weitere Geschwister? Ja, das ist meine Schwester und ich. Und wir sind dann da hingegangen und haben uns die Wohnung angeguckt. Und mein Vater wollte von da eben Sachen wegbringen, die vielleicht für andere Leute Augen nicht unbedingt so, ne, das Recht wären. Glaubst du, dein Vater hat von seiner Veranlagung, auch der späteren Veranlagung, weiter gewusst, je älter dein Bruder geworden ist? Ich weiß es nicht, ich habe keine Beweise, aber ich vermute es. Nochmal zu deiner Geschichte, das ist damals passiert, als du 12 Jahre alt warst. Ja. Hast du es irgendjemandem erzählt? Damals nicht. Ich habe erst, nachdem ich meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt habe, den habe ich mit 19 Jahren kennengelernt. Mhm. Und ihm habe ich nach einem halben Jahr circa meine Vergangenheit anvertraut. Und leider musste ich aber auch erst in der Klinik landen und psychisch schwer erkranken, bevor ich gelernt habe, in einer Therapie das Ganze aufzuarbeiten. Der Vater und der Bruder sind aber nie angezeigt worden. Nein, die sind niemals angezeigt worden. Das ist das, was mich jetzt auch so ärgert, weil ich bin heute, nachdem ich festgestellt habe, dass, ich muss dir sagen, ich habe eine Videokassette mitgenommen und zwei Bücher und auch Bilder, die eindeutig, ja, mit der Videokassette habe ich jetzt den Beweis, dass halt die Kinder auch auf Videokassetten aufgenommen worden sind. Meinst du, dass er selbst die Kinder aufgenommen hat? Nein, das denke ich nicht. Das denke ich auf gar keinen Fall. Hast du dennoch vielleicht die Sorge, dass er sich an weiteren Kindern neben dir vergangen hat? Ja, in jedem Fall. Also ich weiß von meiner Schwester, dass ihre Tochter auch angefasst worden ist. Aber meine Schwester hat dieselbe naive Haltung wie meine Mutter. Und wie soll ich mich ausdrücken? Ja, da ist zwar was passiert, aber wir, Schnee von gestern. Wir reden mal nicht drüber, kehren wir unter den Teppich. Aber Stichwort reden, hast du denn mit deiner Mutter, als du dann stabiler wurdest, hast du mal darüber gesprochen? Ja, ich habe den Kontakt erstmal 10 Jahre abgebrochen und habe jetzt vor ein paar Jahren erst Kontakt aufgenommen, vor 3 Jahren. Hat deine Mutter dir denn geglaubt? Meine Mutter hat mir geglaubt, aber sie ist nie hingegangen und hat meinen Vater dafür verachtet oder Vorwurf verlassen. Hätte sie ihn verlassen müssen. Ja, aber das würde sie niemals tun. Sie liebt ihn über alles. Sie liebt ihn trotz alledem. Das war meine Kann man einen Mann lieben, der das eigene Kind missbraucht hat? Ja, meine Mutter kann das. Ich finde, eigentlich ist das ausgeschlossen. Ja, frag mal. Da redest du jetzt mit einem Opfer, da kann ich natürlich nicht natürlich sein. Natürlich. Du hast mit deinem Vater nicht darüber gesprochen? Doch, ich habe vor 3 Jahren das Gespräch gesucht, weil mein Vater mehrere Herzinfarkte und Schlaganfälle hatte. Mein ausschlaggebender Grund war der, dass ich besorgt war über seine Gesundheit und meine Schwester mir mitgeteilt hat, dass er langsam in Vergessenheit gerät. Und daraufhin dachte ich, oh Scheiße. Wenn er jetzt langsam vergisst, solltest du langsam mal mit ihm reden. Mhm. Vielleicht kann man da noch was. Wie hat er reagiert, als du dieses Thema angesprochen hast? Er hat sich entschuldigt bei mir und geweint. Ach, das hat er gemacht. Ja, das hat er gemacht. Hast du diese Entschuldigung annehmen können? Ja, ich habe sie annehmen können, aber ich habe ihn nicht verzeihen können. Wusste dein Vater auch von dem Missbrauch durch den Bruder? Das hat er später erfahren. Aber ich habe von ihm, so wie meine Mutter, niemals einen Vorwurf davon gehört. Also die haben niemals gesagt, du, das war schlimm, was der Dirk gemacht hat, was mein Bruder gemacht hat. Oder es war schrecklich, was mein Vater getan hat. Hattest du denn in all den Jahren auch keinen Kontakt zu deinem Bruder? Richtig. Ich habe die Kontakte komplett abgebrochen. Und jetzt habe ich im Moment einen sehr losen Kontakt. Jetzt heute, das ist natürlich enger gewesen, dadurch, dass der Bruder verstorben ist. Jetzt bist du da hingekommen und hast nochmal etwas bestätigt bekommen, was du sowieso eigentlich wusstest oder geahnt hast. Ja, richtig. Und stehst ganz hilflos da, weil nun ist er tot und nun kann man nichts mehr machen. Ja, insofern frage ich mich ja jetzt, ob man wirklich nichts mehr machen kann, weil in dieser Wohnung befindet sich ein PC. Und wie ich meinen Vater heute darauf angesprochen habe, auf diese Pädophilität meines Bruders, ist er gleich hingegangen und ich hatte 2 Bilder mitgebracht von der Wohnung, auf denen ein kleiner Junge abgebildet war mit nacktem Unterleib, der sich da streichelte. Und da hat er das Bild sofort zerrissen und wollte auch gar nicht näher auf diese Geschichte eingehen. Steht denn der Computer noch in der Wohnung? Richtig, das ist das. Und ich habe nun mal heute darüber gesprochen. Und mein Vater ist der Meinung, das müsste man sofort beseitigen und wegschmeißen. Ich bin der Meinung, dass man sofort die Polizei benachrichtigen sollte. Vielleicht kommen die auf Spuren. Vielleicht sind da interessante Informationen für die drin, die wiederum auf andere deuten und weiterleiten. Ja, der Meinung bin ich ja auch. Nur meine Sorge ist einfach die, dass die Polizei nicht schaltet oder waltet. Weil ich nun mal eine, in meinem Fall würde ich das, denke ich, dann anonym machen oder so. Ich habe nicht verstanden. Warum hast du Sorge? Ja, ich habe Sorge, dass die nicht schalten und walten, also sofort jetzt in die Wohnung gehen, um das zu beschlagnahmen. Weil ich eine anonyme Person oder eine Außenstehende nicht mit glaubwürdiger Kraft bin. Das glaube ich nicht. Nein. Wenn du dich bei der Polizei meldest, wird die Polizei mit Sicherheit dieser Sache sofort nachgehen. Bin ich 100%ig überzeugt. Da bist du sicher? Ja, da bin ich sicher. Da bin ich wirklich sicher. Ja, ich habe da mehr Sorge, weil ich eben halt, nicht unbedingt jetzt die Beweise noch innerhalb der Wohnung habe. Ich habe ja Videokassetten mitgenommen. Na gut, die hast du ja schon mal in der Hand. Und selbst wenn dann nichts mehr rauskommt, dann hast du zumindest deine Pflicht getan. Das ist alles völlig in Ordnung. Da werden wir dich aber gleich gerne noch im Nachhinein, nach unserem Gespräch, ja noch im Hintergrund beraten. Und ich rate eigentlich dringend dazu, das zu tun. Ja. Vielleicht kommt man ja wirklich anderen Pädophilen auf die Spur durch den Computer. Ja, genau, das war ja auch mein Gedanke und deswegen rufe ich auch an. Ich würde dich gerne. Gerne. Ich würde dich gerne was fragen zu dem Vater. Ja. Hältst du es für möglich, dass dein Vater auch weiterhin Kinder missbraucht hat? Ja, halte ich für möglich. Ich kann es nicht beweisen, aber ich vermute es. Ja. Ich kann es wirklich nicht beweisen, weil mein Gefühl ist einfach so, dass nach mir wohl doch noch was stattgefunden haben kann. Jetzt nicht in seinem höheren Alter, aber vorher. Ja. Gab es jetzt in der letzten Zeit, nachdem du etwas stabiler wurdest, die Überlegung, deinen Vater anzuzeigen? Nee, jetzt nicht, aber jetzt heute habe ich gehört, dass man 25-jährige Verjährungsfrist hat. Mhm. Ich wusste das vorher nicht. Ach, das wusstest du nicht, ja? Das ist so. Nein, also mir war bekannt, dass man ein paar Jahre hat und dann wäre es verjährt. Mhm. Wie gesagt, ich habe lange gebraucht, um das aufzuarbeiten in einer Therapie. Mhm. Und es war nicht einfach, weil halt mein Fall sehr komplex war. Also es ist so, dass meine Schwester hat damals gesagt, sie sei auch missbraucht worden von meinem Vater. Mhm. Und das hat sie dann heute widerlegt und gesagt, nicht heute, aber vor ein paar Jahren widerlegt und gesagt, sei doch nicht gewesen. Mhm. Und ich kenne das aber von meiner Jugend aus schon, dass sie das behauptet hat. Mhm. Und auch in der Psychiatrie, wie ich in der geschlossenen Psychiatrie war, hat sie mir zusätzlich zu meiner Erkrankung noch reingehauen, dass sie halt von ihm missbraucht worden sei, also auch betatscht worden sei. Mhm. Und ja. Grenze mal, legen wir mal die Schwester zur Seite. Mhm. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du jetzt gerade seit heute, seit gestern, eventuell auch mit diesem Gedanken spielst, das doch zu tun, den Vater anzuzeigen? Ich bin mir nicht sicher, weil mein Vater zurzeit sehr krank ist. Mhm. Er hatte mehrere Herzinfarkte und Schlaganfälle. Und ich weiß nicht, ob das noch was bringt. Er wird auf jeden Fall demnächst sterben. Also das steht für mich fest, weil er keine gesunde Lebensart frönt. Also Yvonne, auf jeden Fall würde ich aber an deiner Stelle die Polizei benachrichtigen, dass die sich die Wohnung mal anguckt und dort mal alles unter die Lupe nimmt, inklusive den Computer. Wie gesagt, wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen und dich noch im Hintergrund beraten, wie du das am besten dann anstellst und wie du die Polizei informierst. Aber du solltest es tun, auf jeden Fall, finde ich. Ja, danke dir. Ja. Dann weiß ich Bescheid. Liebe Yvonne, dann will ich das tun. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal und alles Weitere dann im Hintergrund. Ja, vielen Dank dir. Sehr gerne. Alles Gute. Und dir tschüss. Auch. Ciao. Dankeschön. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Freie Themennacht. Und ich hatte ja gerade noch gefragt, was glaubt ihr, wie viel Seitensprünge kann eine große Liebe tolerieren oder muss sie vielleicht sogar tolerieren? Ist das sogar okay? Also die Frau von Strauss-Kahn sagt, dass eine große Liebe das hinnehmen muss und das beschädigt sie auch nicht großartig. Würde mich interessieren, was ihr sagt. 0800 220 50 50 und hier ist Brigitte und die ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Brigitte. Ja, guten Morgen. Brigitte. Also ich habe 30 Jahre gelebte Beziehung mit zwei Männern. Meine Ehe hat 22 Jahre gedauert, danach hatte ich eine Beziehung von 8 Jahren und von diesen 30 Jahren gelebte Beziehung waren 26 Jahre Betrug. Das heißt, also du meldest dich zu der Frage des Seitensprungs. Ja. Ja. Also mein Mann, also nach 4 Jahren hat er mich nicht betrogen, er hat es mir erzählt. Und wollte eigentlich eine offene Ehe, hat gesagt, du kannst aber, er hat gemerkt, dass ich leide, hat gesagt, du kannst das ja auch machen, gib bloß keine Beziehung ein. Ja. Und ich habe ihm gesagt, das kann ich nicht. Ja. Entweder lieb ich jemand oder ich habe Gefühle für den oder ich kann das nicht. Mhm. Okay. Also ich hatte in den 22 Jahren auch zwei Beziehungen. Das war, also ich habe die unheimlich gern gehabt, hab's aber wegen meinen, wir hatten auch zwei Kinder zusammen. Wir haben wir immer noch. Also Moment, damit ich es richtig verstehe. Du warst 30 Jahre zusammen. Nein, ich war mit dem Mann 22 Jahre. 22 zusammen. Jahre zusammen. Ja. Und wie lange lief dann etwas parallel auch? Das habe ich gar nicht kapiert. Da waren so viele Zahlen. Also er hatte drei Affären, ansonsten One-Night-Stand. Ja. Und du? Ich hatte nur zwei Beziehungen. Ich hatte zwei parallel Beziehungen dazu. In dieser Zeit. Parallel dazu zu der Ehe. Ja, klar. Ja. Aber nicht, aber ich hab es ihm gesagt. Es war nur, weil ich mich so einsam gefühlt habe, ja. Weil er so viel fremd gegangen ist. Ja. Und ja, und da habe ich ja zwei Männer kennengelernt und da war ich wirklich total verliebt drin. Und ich habe ihm das auch gesagt. Warum bist du denn dann mit deinem Mann noch zusammengeblieben? Wegen den Kindern. Da waren Kinder da war ein Haus da. Mhm. Das war eigentlich nach außen ein perfektes Leben. Also ist ja schon verrückt. Du hast eine richtige Beziehung nebenher. Er hat zusätzlich mehrere Sexaffären am Laufen. Ja. Was zeichnete denn dann noch eure Beziehung aus? Nichts mehr. Nichts mehr? Das war tot. Aber das war wegen den Kindern. Ich wollte meinen Kindern ihr Heim mitnehmen. Mhm. Und die beiden Männer haben mir auch alles angeboten. Aber ich habe dann trotzdem mit denen Schluss gemacht, weil ich gedacht habe, der ändert sich. Mhm. Ich habe das ja eigentlich nur gemacht aus Einsamkeit oder aus Verletztheit. Diese beiden Männer, die du hattest, aber, das hatte ich jetzt so verstanden, nacheinander. Oder? Ja, also meine Ehe war 22 Jahre, da habe ich mich getrennt, musste mich trennen, weil sonst wäre ich krank geworden. Mhm. Ich bin in Therapie gegangen, dass ich mir gesagt habe, wenn sie nicht gehen, werden sie krank. Mhm. Ich hatte überall Schmerzen, psychosomatisch. Ich musste mich also von meinem Ex-Mann trennen, was er nicht wollte. Der hat daher gekämpft für mich, aber es ist nicht mehr gegangen. Mhm. Und dann war ich 9 Monate allein. Mhm. Und da habe ich einen anderen Mann kennengelernt, mit dem war ich 8 Jahre zusammen. Und der hat mich dann betrogen. Der hat mir es dann nicht erzählt. Ach so, ist jetzt wieder eine neue Geschichte. Ja, das ist wieder eine neue Geschichte. Ja. Ja, verstehe. Mhm. Aber wie sah denn dann damals, als du noch verheiratet warst und ja. Du hattest auch noch einen Freund, bleiben wir mal bei der Geschichte. Nein, das waren nur zwei kurze Sachen von einem halben Jahr. Naja, nur immerhin. Ja. Aber wie sah denn dein Kontakt zu deinem Mann aus? Habt ihr zum Beispiel noch miteinander geschlafen? Nein. Ich nicht, also ich die Beziehung hatte nicht mehr. Er dann mit dir ja auch nicht. Nein, er hätte schon gern, aber ich habe es gemacht. Achso, er hätte es schon gern. Klar. Ja. Was ist deine Quintessenz aus diesen vielen Jahren, wirren Jahren, sag ich mal? Also ich muss ganz ehrlich sagen, okay, es gibt vielleicht Leute, die kommen damit klar. Er sagt zu mir, ich habe keinen Horizont. Er liebt ja mich und das andere, das hat er wortwörtlich gesagt, da war ich auch schockiert, das wäre wie in den Rhein gepinkelt. Diese Frauen wären nur für Sex. Wir wären so jung zusammengekommen, lieben tut er mich. Und wenn ich einen Horizont hätte und wenn, mir fehlt halt der Horizont, dass ich das nicht begreife. Das ist ja auch schon eine diskriminierende Äußerung. Sagt er zu mir, ja. Weil das wäre alles unwichtig. Und ist auch eine diskriminierende Äußerung gegenüber den anderen Frauen. Ja, absolut. Wie der die da hingestellt hat. Er sagt, das wäre wie in den Rhein gepinkelt. Deswegen wundere ich mich. Ja. Ich sag's nochmal, Brigitte, ich wundere mich, dass du mit dem überhaupt zusammengeblieben bist. Die Kinder allein reichen mir da gar nicht aus als Erklärung. Ich weiß nicht, das war Angst. Ich habe gedacht, und ich habe den sehr geliebt. Das war eine Riesenliebe. Mhm. Gut, das war eine Riesenliebe. Ja gut, aber ist diese Riesenliebe denn nicht kaputt gegangen durch sein Verhalten? Genau dadurch. Ja. Und das hört sich vielleicht jetzt, klar, ich bin mit selber schuld. Also sogar meine älteste Tochter sagt mir heute, die ist heute 30, die sagt mir, Mama, du bist zu spät gegangen, das ist deine Schuld. Aber ich sage, der hat mir weil ich bin ein Familienmensch, das war immer mein größter Traum, mein Mann und meine Kinder und das war für mich. Also da hast du dir eine Idylle aufrechterhalten, die eigentlich gar keine Substanz hatte. Ja. Genau. Wie lebst du heute? Also nach der zweiten Beziehung, da war es das Gleiche. Ja. Der hat mich aber betrogen, der hat mich belogen, aber ich habe es ja trotzdem, weil ich ja hypersensibilisiert war durch diese Sache, immer rausgekriegt. Ja. Der hätte mich auch nicht verlassen. Mhm. Aber ich habe dann gesagt, Ende. Ah. So, und ich komme nur an solche Männer. Das heißt, wie ist die Lage heute? Ich bin allein. Du bist ja... Ich bin allein, weil ich komme nur an solche Männer. Also ich bin eine schöne Frau. Ja. Ich ziehe diese Womanizer ziehe ich magisch an. Kannst du denn, wie fühlst du dich denn? Kannst du denn ohne Mann leben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eine Zeit lang sogar glücklich, aber ich bin jetzt seit im August 4 Jahre allein. Ich gehe kaputt. Du suchst dich allein. Ich bin ein Beziehungsmensch. Ja. Und es ist für mich so schwer. Also Brigitte, dann wünsche ich dir nur sehr, dass mal endlich ein ehrlicher Kerl dir beim Weg läuft. Ja. Der die schöne Frau wertzuschätzen weiß. Ja. Ne, und sie auf Händen trägt. Ich verstehe die Welt nicht. Und ich habe alles für die gemacht. Ich habe ihnen auch Sex gegeben. Es ist nicht so, dass ich denen keinen Sex gegeben habe. Die haben bei mir alles gekriegt. Ich verstehe es nicht. Ich habe vorhin gefragt, was ihr, und das frage ich dich jetzt auch, Brigitte, was du von dieser Äußerung von der Frau von Strauss-Kahn hältst, dass eine große Liebe das tolerieren sollte, wenn Seitensprünge stattfinden. Findest wenn man damit klarkommt. wenn sie damit klarkommt und damit glücklich ist. Ich meine, ich kann die Frau ja nicht rein, also ich kann es nicht. Okay. Du hast uns erzählt aus deinem Leben. Ich wünsche dir bald eine große, ehrliche Liebe. Ja. Alles Gute, Brigitte. Ich danke dir. Gerne, tschüss. Ja, ciao. 0800 220 5050 um 1.23 Uhr und hier ist die Sabine, die ist 43. Guten Morgen, Sabine. Hallo, Domian. Hallo, Sabine. Was ist dein Thema? Ja, ich hatte vor sechs Wochen schon mal angerufen. Ja. Da hatten wir beide darüber geredet. Mein Lebensgefährte, der lag im Sterben. An Leberkrebs. Ja. Und ich hatte ihn ja vom ersten Tag bis zum jetzt letzten Tag auch begleitet. Und er ist Ostersonntag leider verstorben. Wo ist er verstorben? Wir hatten doch noch über palliative Wohnen. Ich erinnere mich jetzt vage. Und war es nicht so, dass er das nicht wollte? Richtig. Genau. Richtig. Also er wollte auf keine Palliativstation und er wollte auch nicht ins Hospiz. Richtig. Ja. Weil er war ja so ein Kämpfer. Und dann hatten wir ihn vom Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung halt. Und ja, und als er da hingekommen ist, also ging es immer weiter bergab. Ja, als er denn in die Pflegeeinrichtung gekommen war, war ihm das noch ganz bewusst und klar, wo er da ist? Ja. Ja. Er war bis zuletzt ja voll da. Ja. Was hatte er da gesagt, als er in der Pflegeeinrichtung war? Ja, hier fühle ich mich nicht wohl. Er wollte nach Hause. Ja, nach Hause, ja. Wie ging es dann weiter? Erzähl mal. Ja, nun war das ja eine Pflege, die immer einen Arzt auch haben darf eigentlich. Ja, also ich bin morgens immer hingefahren und habe ihn gepflegt, gepflegt halt, ne? Und ja, ich bin so durcheinander noch davon, weil wahrscheinlich fällt dir es auch schwer, darüber zu sprechen. Ja. Ja, das glaube ich. Weil an dem Ostersonntag, als ich hingefahren bin, da guckte ich ihn an und denke, Mensch, heute siehst du auch, also es ist noch schlechter eigentlich geworden als gestern. Und er hatte hat die Augen halb auf und da wollte ich mit ihm reden, aber er hat nicht mehr geredet. So, dann wurde er zunehmend immer unruhiger und da wusste ich noch so, er hat ja ein Sauerstoffgerät neben ihm, nimmst den Sauerstoff und gibst den Sauerstoff. Dann riss er sich immer wieder vom Kopf. Das riss er sich vom Kopf? Also machte er mal so die Hand, dass er das weghaben will. Dann habe ich geklingelt. Ich denke, ich brauche Hilfe. Ja, keiner kam. Ich habe auf den Flur geguckt, keiner kam, keiner war auch keiner zu sehen. Ich wieder hin, dann sah ich, dass er immer diese Schnappatmung. Richtig. Und ich dachte, nein, ne? Wusste aber auch nicht, was ich machen sollte. Ne? Und irgendwann kam eine Schwester dann rein und sagte, sie haben geklingelt. Ich sage, ja, mein Partner ist so unruhig. Er ist in einem Dämmerzustand, sagt sie. Ich sage, ja. Ich sage, aber sehen Sie nicht, wie unruhig er ist? Ja, unruhig sind Sie, sagte sie noch zu mir. Ich sage, nein, möchte gerne, dass ein Arzt kommt. Ja, es ist ja kein Akutfall. Ich sage, ja, aber dann müsste wenigstens was zur Beruhigung bekommen, wenn er so, er war ganz aufgeregt, ganz schlimm mit den Beinen und alles. Und immer diese Schnappatmung. Und das kannte ich jetzt auch nicht. Wurde dieses Gespräch übrigens in der Nähe des Krankenbettes geführt? Ja. Ja. Erzähl mal weiter. Ja, also natürlich. Und dann sagte ich, dass ein Arzt kommen soll. Und er sagte, ja, ging raus, kam auch eine Zeit lang nicht wieder. Dann irgendwann kam sie dann, dauerte aber, mit so einem Tropfen. Die hatte sie ihm dann gegeben. Aber wurde nicht besser. Eine Stunde verging. Und ich ihn immer wieder gestreichelt und immer noch diese Schnappatmung immer, ne? Und er hat sich sehr gequält. Das ging wirklich. Ich bin um 9:30 hingegangen. Es ging bis 2:30, dann kam der Arzt. Und dann kam er rein, sagte zu der Schwester, wie lange hat der Patient das schon? Und da guckte ich und da sagte sie, ja, ich habe gerade erst Schicht angefangen, ich hatte Urlaub. Und das war eine andere Schwester dann. Und da sagte ich, ich bin seit 8:30 hier und seit 8:30 ist mein Partner schon so, dass er immer so diese Schnappatmung macht und so weiter. Was hat der Arzt ihn dann veranlasst? Weil ich zwischenzeitlich dann so oft geklingelt habe, dass sie gedrängt hat nach dem Arzt. Und was hat der, was hat, bin und gesagt habe, Mensch, ich möchte einen Arzt haben. Verstehe. Was hat der Arzt denn dann gemacht und unternommen? Der Arzt hat ihn angeguckt und ihn auch untersucht, also so im sagen Sie, der Familie Bescheid. Ja, also das war, sagen Sie der Familie Bescheid. Das heißt, der Arzt hat verstanden, er liegt im Sterben. Ja. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Richtig. Hast du das in dem Moment auch so verstanden und kapiert, was das für eine Aussage ist? Ja, ja. Das war, boah, ne, also, boah. Ich hatte das schon bald im Gefühl, dass das das ist, aber ich konnte es nicht einordnen. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis er gestorben ist? Also am Hals, also es war kurz vor 2:30. Dann, es ging ja nur um 8:30 ja los, wenn man das so weiterverfolgt. Dann kam die Tochter, die wollte eigentlich um 2 kommen, die kam zufällig um 2:30. Hat das dann auch mitgekriegt und setzte sich auch ans Bett, streichelte die Beine und ich saß am Kopfende und hatte ihn so mal am Kopf gestreichelt. Wie viel, dann, wie lange das gedauert hat, bis er gestorben ist, Sabine? Die Tochter am Bett saß. Wie viel Uhr ist er dann gestorben? Das war so. Der hat dreimal, also als wenn er niesen wollte. Und da guckten wir uns an und dachten, oh Gott, ja, und dann auf einmal ganz entspannt und schlief ein. Wie spät war es da? 2:40. 20:03? 20:02. 20:02, ach, das war ja dann ganz nah an der Zeit, als der Arzt dann auch gekommen war. Er hatte ja nun, da haben wir damals drüber gesprochen, du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, er hat ja nun den großen Wunsch geäußert, dass er nicht in Hospiz oder Pflegeheim, sondern er wollte zu Hause sterben. Ja. Wie gehst du jetzt mit damit um, dass es nur anders gekommen ist? Ja, wir machen uns irgendwo Vorwürfe. Also irgendwo schon, weil jetzt im Nachhinein hätte man doch einen Tropf legen können und man hätte doch einen Arzt, also immer wieder jemanden bekommen, wenn ein Notfall gewesen wäre. Was war eigentlich damals deine Entscheidung, dass du gesagt hast, nein, es ist doch besser, in ein Pflegeheim zu gehen mit ihm? Nein, es ist mein Lebensgefährte gewesen. Ich hatte so wenig Mitspracherecht von der Familie eigentlich. Aber ich meine, er hat ja nunmehr bei mir gewohnt. So, und die Schwester, die hatte eigentlich vorgehabt, ihn bei sich aufzunehmen. Aber man hatte ihr wirklich von allen Seiten nur gesagt, weil er nun auch am Tropf... Also weil er schwer krank war und schwer zu pflegen war wahrscheinlich. Ja, also und die Räumlichkeit nicht da war. Die Räumlichkeit. Also die Überlegung war, dass er nicht dann zu dir gekommen wäre, sondern zur Schwester. Ja. Habt ihr denn eigentlich zusammen gewohnt? Nein, das nicht. Also, er war bei mir, weil ich meine Wohnung habe. Also hätte es ja sowieso nicht in deiner Macht gestanden, ihn zu dir nach Hause zu holen. Nee. Wenn dann zur Schwester. Das heißt, du kannst dir ja gar keinen Vorwurf machen. Nein. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 9 Jahre. 9 Jahre. Und wie kam das, dass ihr nicht zusammengezogen seid? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ja, sag einfach mal so grob. Ja, das ist es. Es ging, weil ich im Insolvenzverfahren bin und mein Ex-Mann und Achso, so wirtschaftliche Hintergründe. Ja, nur wirtschaftliche Hintergründe. Mhm. Als er dann 1:30 oder 20:40 gestorben war, wie lange bist du dann noch bei ihm geblieben? Ja, dann sind wir, also von bis 8:30 abends hatten wir ihn. Ah ja. Also das war doch eine schöne, Mitte, ja. Das war doch eine schöne lange Zeit, um dann Abschied zu nehmen. Ja. Oh ja. Also ich glaube, Sabine, dass du nun wirklich keinen Vorwurf machen kannst. Und du bist ja auch nun immer hingegangen. Immer, jeden Tag vor der Arbeit. Immer. Jeden Tag vor der Arbeit. Er war ein so schwer kranker Mann. Ja. Ich fand gerade interessant, was du erzählt hast, dass er sich die Sauerstoffzufuhr weggerissen hat oder weggedrückt hat. Ja, weggerissen, kann man so sagen. Weißt du, was ich da sofort gedacht habe? Dass er sterben wollte. Dass er das gar nicht mehr wollte, diesen Sauerstoff. Er wollte dann gehen. Ja. Und der Sauerstoff hätte es vielleicht nochmal künstlich um ein paar Stunden verlängert. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Richtig, richtig. Mhm. Das habe ich dann auch hinterher dann auch gedacht. Mhm. Aber es tut alles so weh, also ja. So. Naja. Weil wir waren ja nun Tag und Nacht sonst immer, wir waren eine Einheit, ne? So eine große Liebe. Ja, ganz große Liebe. Mhm. Dem Mann habe ich so viel zu verdanken, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie, der mich damals so aus dem, wo ich ganz unten war, der hat mir so viel Kraft gegeben. Mhm. Wie gehst du denn jetzt mit deiner Trauer um? Nur arbeiten gehen. Ja, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also wenn man so erstmal über die Runden kommt und sich ablenkt, ist das vielleicht gar nicht so falsch. Und viel mit der Familie des von ihm, bin ich viel im Kontakt. Achso, das Einvernehmen ist gut mit der Familie. Oh ja, sehr gut. Ja, dann ist es gut, wenn das alles so läuft. Es tut halt noch alles so weh, ne? Weil diese Hilflosigkeit, die da war, wie ich da saß am Bett und immer wieder gerufen habe nach Hilfe und keiner kam und... Weißt du, wahrscheinlich hätte in dem Moment, es hätte ein Arzt auch nichts mehr machen können. Auch wenn früher ein Arzt gekommen wäre. Es war der Zeitpunkt da, wo er zu gehen hatte und dann ist er gestorben. Ja. Er hat so gekämpft. Oh, das gibt's nicht, echt nicht. Bis zuletzt. Also der hat wirklich, man muss ja sagen, im Bett ist so ein Dreieck da oben, wo man sich dann hochzieht. Hat noch sogar noch einen Tag vorher, hat er sich auch morgens noch einmal kurz hoch, so, ne, dass er ein bisschen besser liegt. Sabine, es tut mir sehr, sehr leid, dass du deinen geliebten Freund und Mann verloren hast. Ja, vor allen Dingen, ich sehe irgendwo keine richtige Zukunft für mich. Aber ich glaube, das ist in der Phase, wo du jetzt gerade bist, ist das noch normal, dass man erstmal keine Zukunft sieht. Das ist eine starke Trauerphase und da kann man noch gar nicht groß in die Zukunft schauen. Es wird auch wieder eine Zukunft geben. Das ist kein hohler Spruch. Ich bin ganz sicher, das wird so kommen. Es wird auch in seinem Sinne sein, dass es eine Zukunft für dich gibt. Ich möchte dir anbieten, dass wir dich auch nochmal anrufen. Dann lassen, okay, wir dich, Anne, ja. Dann lassen wir dich nicht so ganz alleine jetzt in der Nacht. Dankeschön. Liebe Sabine, alles Gute wünsche ich dir und viel Kraft für die nächste Danke, Zeit. Danke, Domian. Alles Gute, auf Wiederhören. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Und jetzt habe ich hier die Helga. Die ist 56. Hallo, Helga. Hallo, Jürgen. Hallo, Helga. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Um ganz, ganz was Schlimmes. Das, was mein Leben zerstört hat. Ich habe meinen Sohn vergangenen Donnerstag, so gegen 9:30 Uhr vormittags, tot in seinem Zimmer gefunden. Wie alt war dein Sohn? 23. Wohnte er bei dir in der Wohnung? Ja, wir haben ein Haus. Er wohnt im zweiten Stock, hat so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich wollte ihn wecken und gehe rauf. Und er liegt angezogen so auf seiner Couch, so halb sitzend, halb liegend. Dann dachte ich mal, ist der mit Kleidung eingeschlafen? Habe ich mir noch gar nicht so dabei gedacht. Weißt du, mit 23, da hat er öfter mal so gepennt. Nicht jetzt oft, aber es ist schon mal vorgekommen. Mhm. Und der hat noch einen Tag zuvor gesagt, ich soll ihn wecken. Und dann gehe ich näher hin und dann sehe ich, dass er tot ist. Dann siehst du sofort? Hast du's? Ich habe sofort gesehen, weißt du. Woran hast du es gesehen? Wie bitte? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Ich habe gefragt, wie du das sofort gesehen hast, dass er tot war. Durch das, dass ich dann direkt vor ihm gestanden bin, der hat den Arm abgebunden gehabt mit so einem, wenn man spritzt, ne? Ja. Heroin. Ach so. Und die Spritze in der Hand. Und sein Gesicht war wie eine Landkarte. Ich werde es nicht vergessen. Wie eine Landkarte? So zerfurcht? Fleckig. Ach so. Rot, schwarz, blau. Ich kann es gar nicht sagen. Hat er die Augen geschlossen? Das eine Auge habe ich nicht gesehen. Da war er so drauf gelegen. Das andere Auge, Jürgen, das war das war kein Auge, das war keine Augenmulde, das war einfach wie eine gerade Fläche ich muss jetzt direkt die Augen zumachen. Sagt mir das nochmal. Und es war so 5 mm war sein Auge. Ganz starr und es hat ausgeschaut wie eine blaue Glasmurmel. Weißt du, Murmel, wie man als Kind. Und ich meine, ich habe. Also das Auge war auf und das sah aus wie eine blaue. Ja, genau. Das heißt, er hat sich das Leben genommen? Nein, ich glaube es nicht. Weißt du, Domian, der hat nie gespritzt. Nie. Bist du sicher? Ja, da bin ich mir sicher. Aber woher ist er dann an die Sachen gekommen? Ich weiß es nicht. Er hat gekifft, das weiß ich. Und er hat wirklich schon viel auch gemacht in seinem Leben. Aber es war nur komisch, weil 3 Tage zuvor ist er mit so einem, ich muss jetzt so ausholen, dass du weißt, dass ich weiß, warum, dass er nicht gespritzt hat. Der ist mit so einem Roller gefahren, das was nur auf Privatgrundstücken fahren darf. Weiß nicht, wie das heißt, so mit Benzin. So, der ist von unserem Haus weggefahren, eine halbe Stunde später haben sie ihn erwischt. Und dann haben sie gesehen, dass er irgendwas zu sich genommen hat. Weiß er nicht was, gekifft oder irgend so ein Stoff halt. Ja. Ich kenne mich nicht so aus. Ja. Dann kommt auf einmal mein Sohn heim und mit 5, 6 Mann mit einem Drogenhund. Und dann haben die das erklärt, mein Sohn haben sie erwischt mit dem Ding, er hat Blutabnahme, Urin und so weiter, die haben was im Fuß gefunden und sie vermuten, dass er hier im Haus was gelagert hat. Achso, dann haben die das ganze Haus durchsucht und untersucht. Ja, genau. Und nichts gefunden. Selbst mit Hund. Das heißt ja noch nichts. Es kann ja sein, dass er es irgendwo anders aufbewahrt hat. Aufbewahrt, vielleicht. Ja. Ich gehe davon aus, die Polizei war dann da. Die muss man ja benachrichtigen, wenn so ein Unglück geschehen ist. Ja, es geht ja ganz schnell. Ich habe ihn angeschaut, ich habe das gesehen. Ich habe dann zwar, also das weiß ich noch, ich habe dann noch geschrien, Daniel, und habe ihn angefasst. Und der war starr und eiskalt. Weißt du, ich kann nur deshalb so ruhig reden, sonst könnte ich es ja gar nicht. Ich habe einen Schock. Ich nehme jeden Tag 4 Tavor, weiß man ja, was das heißt. Tavor, das ist ein sehr, sehr starkes Beruhigungsmittel. Genau, sonst kann ich gar nicht leben. Und ich weiß nicht, ich bin noch zum Telefon sofort. Habe auch nicht gesagt, dass man jetzt 110 oder was ich gewählt habe. Ich habe auch nicht gesagt, ja, mein Sohn, der ist krank oder was. Ich habe gesagt, kommen Sie sofort, mein Sohn ist tot. Und dann bin ich irgendwo im Haus. Ich weiß es jetzt nur von Erzählen von den Nachbarn. Ich muss geschrien haben, nur geschrien und geschrien. Ich bin mit dem Bademantel auf die Straße gelaufen, bin zusammengebrochen. Ich weiß es nicht mehr, gell? Lebst du? Hast du mit deinem Sohn alleine in dem Haus gelebt? Ja, ich habe alleine in dem Haus gelebt. Mit deinem Sohn? Mein Sohn. Das ist letzte Woche Donnerstag passiert. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass sein Leichnam untersucht wird in der Rechtsmedizin. Ist das ja, so? Ja. Gibt es da schon ein Ergebnis? Ja, der ist verstorben an einer Überdosis Heroin. Hältst du es vielleicht auch für möglich, dass er das zum ersten Mal ausprobiert hat und das falsch? Hörst du mich? Ich höre dich so schlecht. Ja, ich hab gefragt, ob du es für möglich hältst, dass er es vielleicht zum ersten Mal ausprobiert hat und dann aus Versehen eine Überdosis genommen hat. Genau. Weißt du, ich habe ja die Kripo am anderen Tag oder ich weiß es nicht mehr, die haben mich angerufen und haben halt das mir gesagt, was er so verstorben ist. Und die haben ja alles auch bestätigt, dass er keine Einstiche am ganzen Körper gehabt hat, nur einmal. Ah ja, das könnte ja dann darauf hindeuten, dass er es zum ersten Mal dann gemacht hat. Genau. Und es falsch dosiert hat. Genau, und er hat es probiert und hat es halt nicht einschätzen können, was er sich da gibt. Oder wie viel, dass er sich gibt. Wie war dein Verhältnis zu deinem Sohn? Sehr gut, sehr gut. Nur er hatte sehr, sehr starke Depressionen. Und weißt du, der war, weil jede Mutter meint, ihr Kind ist das Schönste, ne? Der hat eine tolle Figur gehabt, der ist in das Thai-Boxen gegangen. Aber er war sehr depressiv, sehr depressiv. Hältst du es vielleicht dann doch für möglich, dass er aufgrund der Depression doch sich das Leben genommen hat auf diese mit dieser Methode? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht richtig glauben. Weißt du, weil wo er das gemacht hat. Ein paar Stunden vorher hat er mich noch angerufen und hat noch gefragt, ob ich irgendwo Geld im Haus hätte. Mhm. Was meint er damit? Ja, er hat gesagt, er möchte noch schnell zum Einkaufen gehen gegenüber, also und Zigaretten holen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe kein Geld im Haus. Am Tisch liegen noch ein paar, was weiß ich, 3-4 Euro. Mhm. Ich muss erst zur Bank. Mhm. Aber das reicht mir schon. War er in ärztlicher Behandlung? Eben nicht. Weißt du, Domian, ich war in ärztlicher Behandlung, weil ich es nicht mehr tragen habe, meinen Sohn so zu sehen, wie er gelitten hat. Ach, so schlecht ging es ihm. Ja, und er ist nicht mitgegangen. Und eigentlich habe ich so einen bestimmten Grund, warum, dass ich das erzähle. Weil ich möchte nicht unbedingt ins Fernsehen kommen, wenn mein Sohn verstorben ist. Mhm. Aber weißt du, was ich immer nicht verstanden habe? Ich sehe mir sehr viel deine Sendung sowieso jeden Tag an. Mhm. Und die anderen Sendungen, wenn eben solche Sachen passieren, wo so Jugendliche ausrasten da in der Schule und so weiter, dann höre ich das immer nur in den Medien. Ja, hätte man doch das nicht merken müssen, dass dem Kinde was fehlt? Sag mir, wo, wenn ich es merke. Mhm. Ich habe das zu meiner Therapeutin gesagt, ich merke, dass mein Sohn was fehlt. Ja. Aber ich kann nichts machen. Und das dumme Gerede, muss ich schon sagen, von den Medien, auch im Fernsehen meine ich jetzt, ja, wenn sie merken, dass der Sohn was fehlt, dann muss man doch im Vorfeld was machen. Mhm. Was hätte ich machen sollen? Ja, du hast ja schon viel gemacht. Du hast mit deiner Therapeutin drüber gesprochen. Genau. Du hast ihm das nahegelegt, zu einem Therapeuten zu gehen. Ja. Das ist ja schon sehr viel, was du gemacht hast. Aber Domian, ich bin auf die Knie. Ich habe gesagt, Daniel, bitte, ich überlebe es nicht, wenn dir was passiert. Mama, wenn dir was passiert, dann nehme ich mir das Leben. Mhm. Habe ich gesagt, wir waren aufeinander. Das war nicht so, dass wir jeden Tag aufeinander gehockt sind. Aber wir waren sehr aneinander gefühlsmäßig verbunden. Ja, ich höre das schon. Ja, ich höre es. Und das war wirklich schlimm. Und ich habe es zu meiner Therapeutin gesagt. Ich bin zusammengebrochen dort. Ich habe gesagt, helfen Sie mir doch. Das muss doch was geben. Mhm. Die hat zu mir gesagt, Frau so und so, wenn ihr Sohn nicht will. So ist es. Dann geht. Dann können Sie nichts machen. Ja. Sagt, Sie können nur immer, sie hat schon mal gesagt, schmeißen Sie ihn raus. Aber das konnte ich erst recht nicht. Das heißt, jetzt in all dem Unglück und all dem Schmerz und all der Trauer kommt einem natürlich sowas auch wieder in den Kopf und man denkt, darüber hätte ich vielleicht doch noch was anders machen können. Aber natürlich. Du hättest nichts anders machen können. Da hat deine Ärztin... Es ist so, Domian, ich habe heute mit meiner Therapeutin gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe was verkehrt gemacht. Ich hätte noch irgendwas machen müssen, dass er sowas nicht macht. Aber man kann es nicht. Nein, man kann es nicht. Ich habe eine Frage zu dem Sohn. Ja? Konnte er aufgrund seiner doch offensichtlich schweren Depressionserkrankung einer Arbeit nachgehen? Im Moment nicht, nein. Lag das daran, weil er so krank war oder so schlecht drauf war? Oder hat er keinen Job gefunden einfach? Na, er hat, schau mal, Domian, der hat 2008, also mein Mann, verstorben. Das kam dann auch noch dazu, der hat schwer krebskrank, der hat das alles miterlebt. Vorher, das war nicht der Vater. Vorher ist sein Vater schwer krank geworden. Ist mein Mann, also sein Stiefvater, schwer krank geworden. Dann ist mein Vater verstorben. Ich habe 50% Schwerbehinderung. Das heißt, der Junge hat eine ganze Menge auch mitgemacht. Mitgekriegt. Ja. Er hat gelitten. Und ich konnte ihm nicht helfen. Helga. Ich glaube, es gibt gar kein Wort des Mitleids oder des Beileids, was man aussprechen kann, wenn sowas passiert ist. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Echt, mir macht nichts mehr Spaß. Nichts mehr. Du bist im Moment in der Behandlung bei deiner Therapeutin. Ja, ich war noch gar nicht dort, weißt du, weil ich ja durch die Tabletten nicht Auto fahren kann. Und jetzt der Vater von meinem Sohn und ein guter Bekannter, der ist jetzt da bei mir, weil ich halte ja gar nicht aus allein. Da ist jemand bei dir im Moment. Ja, so könnte ich es nicht. Ich hätte auch so nicht angerufen jetzt. Gell? Das glaube ich. Aber ich habe mir gedacht, ich muss es auch mal sagen, dass vielleicht einmal die Leute das Verständnis haben müssen. Ich glaube, das ist sehr klar geworden, was du gesagt hast, Helga. Es ist ganz klar geworden. Nichts machen kann. Dass man immer sagen, dass die Hände gebunden sind. Dass die Hände gebunden sind. Ja, das habe ich verstanden. Jetzt möchte ich mal klar sagen, das kann nicht sein. Mhm. Weißt du, in der Zeitung steht heute, gestern, Zanki, mein Sohn, ich habe die Zeitung angerufen, sage ich, mein Sohn war kein Zanki, der war krank. Mhm. Das kommt ja auch noch hinzu, dass man dann auch noch diese Verletzung mitbekommt. Ja. Liebe Helga. Weh bis runter. Mir tut das jetzt sehr leid, dass wir uns verabschieden müssen. Du weißt, ich habe ja immer nur so einen gewissen Rahmen. Ich kann dir nur sagen, und ich bin sicher, dass das zu 100% stimmt, dass all die vielen, vielen, vielen tausend Menschen, die uns jetzt zuhören, dass die alle auf deiner Seite sind und alle ein tiefes Mitgefühl für dich haben und dir alle ganz, ganz, ganz viel Kraft wünschen. Das tue ich natürlich auch. Vielen Dank. Wir werden dich jetzt natürlich nochmal anrufen. Das machen wir. Ja, dass ich wieder ein bisschen runterkomme. Ja, und mit dem einen oder anderen Rat dich auch noch versehen. Da ist jemand bei dir zu Hause, das beruhigt mich schon mal. Und alles Weitere macht jetzt die Magdalena, meine Psychologin, ja? Mhm. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich melden. Und von meiner Seite aus alle Kraft der Welt wünsche ich dir von Herzen. Jürgen, noch eins. Und seine Tante, das noch zum Schluss kommt noch dazu, hat vor 3 Wochen erfahren, dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, im Endstadium. Das hat er auch noch mitgekriegt. Hat er auch noch mitgekriegt. Mhm. Er hat viel, viel mitmachen müssen. Da ist viel, viel aufeinander gekommen. Ja. Obwohl er sehr viel Beistand von uns gekriegt hat. Familie, von der Familie. Aber trotzdem hat es nichts genützt. So, liebe Helga, jetzt rufen wir dich gleich an und du legst bitte auf. Ja, und vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr, sehr gerne. Alles Gute, Helga. Okay. Danke. Tschüss. Uhr und jetzt sage ich euch mal unser Thema nächste Woche. Das Thema nächste Woche heißt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Wochenthema, mein Hobby ist mir zum Verhängnis geworden. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, aus deren Freizeitspaß plötzlich bitterer Ernst wurde. Also zum Beispiel, hattet ihr eventuell einen schweren Sportunfall oder habt ihr euch wegen eures Hobbys hoch verschuldet oder hat euch euer Hobby einsam gemacht? Das kann ja auch sein, dass man so in sein Hobby verstrickt ist, dass man alles verliert und vergisst um sich herum. Oder hat euch euer Hobby krank gemacht, vielleicht sogar sehr krank gemacht? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt nächste Woche, dann könnt ihr euch gerne schon mal anmelden, domian@wdr.de. Mein Hobby ist mir zum Verhängnis geworden. Das ist unser Thema nächste Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, das Wochenthema. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Hier und hier ist Ina und Ina ist 53. Guten Morgen, Ina. Ja. Hallo Ina, um was geht's bei dir? Guten Morgen, Domian. Ina. Ja, es geht eigentlich um das Thema, das heutige Thema von dem Herrn Strauss-Kahn. Ah ja, mit dem Fremdgehen. Ja, mit dem Fremdgehen. Wie siehst du es? Ich habe das in meiner Ehe, also ich war sehr lange verheiratet und kannte meinen Mann auch sehr lange. Mhm. Ich kam irgendwann zu dem Schluss, es kann ja irgendwann mal sein, dass da eine Frau über den Weg läuft, die ist einfach, ja, vielleicht hat die ihn verführt, er hatte Lust oder wie auch immer. Mhm. Wir hatten, oder ich habe für mich die Vereinbarung getroffen, bleibt alles so unter der Gürtellinie, ist es in Ordnung, ich will es auch nicht wissen. Er muss also bei mir sich nicht ausweinen. Also wenn es nur um Sex geht, meinst du? Genau, ja? Genau. Ja? Ja, sollte das höher krabbeln und es geht irgendwo bis ans Herz, dann dann habe ich eigentlich keine Schnitte mehr und dann will ich das wissen und dann geht es auch nicht. Also da hast du ihm quasi freie Bahn gegeben. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Nach dem Motto. Und wenn es nur um Sex geht, mach es, aber sprich nicht drüber. Weil es ja einfach mal sein kann. Ja? Ich meine, solche Situationen gibt es. Hat er denn umgekehrt dir diese Freiheit auch gegeben? Ach, er ist ein Mann. Er spricht ja nicht so ganz viel über seine Gefühle. Ja. Ja, von daher, also von ihm kam da nichts, aber das war immer so mein Ding, wo das hätte ich verzeihen können. Glaubst aber du denn, dass es passiert ist? Nein. Nein? Das glaube ich eigentlich nicht, nein. Ah, das ist ja interessant. Das heißt, du hast es ausgesprochen, du hast ihm gesagt, das kannst du machen, aber sag mir nichts. Aber du glaubst nicht, dass irgendwas passiert ist? Nein, das glaube ich nicht. Wie lange wart ihr verheiratet? 26 Jahre. Lange Zeit. Ja. Und wir kannten uns 35 Jahre. Und du bist auch in dieser ganzen Zeit ihm treu gewesen? Ja. Gab es keine Versuchung? Doch. Doch? Aber warum bist du der Versuchung nicht nachgegangen? Weil ich eigentlich sehr glücklich verheiratet bin. Mhm. War. Das heißt ja, dass du eigentlich der Ehefrau von Strauss-Kahn, der Frau Sinclair, irgendwie Recht gibst. Ja, das wollte ich ja sagen damit. Also nein, ich kann das natürlich überhaupt nicht akzeptieren und überhaupt, ich kann das nicht verstehen, wenn er muss es ihr ja erzählt haben. Mhm. Ja, er muss es ihr ja erzählt haben. Mhm. Und vielleicht hat er aufgrund der Tatsache, dass er sich jetzt vielleicht an einem Zimmermädchen vergangen haben soll, vielleicht hat er irgendwelche sexuellen Neigungen, mhm, die sie ihm nicht geben konnte. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht Ihre Meinung zu dem aktuellen Vorwurf der Vergewaltigung. Es ging jetzt so in, er hat wohl früher auch nichts anbrennen lassen und da hat sie immer gesagt, okay, wenn es nur Sex ist, so wie du gerade auch gesagt hast, dann soll er machen. Also wie gesagt, wenn mein Mann ständig über irgendwelche über die Dörfer gegangen wäre, das hätte ich auch nicht ausgehalten. Mhm. Um Gottes Willen. Also ich will damit nicht sagen, mach doch, was du willst, Hauptsache ich weiß nichts. Ja. Nein, ich bin eigentlich, manches Mal war ich ein bisschen eifersüchtig, weil er war auch sehr viel allein unterwegs oder mit einer Männertruppe, ja, wo ich dann auch schon mal Freundin nachgefragt habe, was läuft da bei euch? Mhm. Ina, du brauchst dir überhaupt keine Gedanken machen. Mhm. Und ich habe mich immer darauf verlassen und unsere Ehe basierte einfach auf absolutem Vertrauen. Ja. Und im Gewürz, sage ich mal, mit dieser gewissen Toleranz, die du ihm da zugebilligt hast. Richtig. Interessante Einstellung. Danke für deinen Anruf, Ina. Schön, dass du bei mir warst. Ja, alles Gute wünsche ich. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja. Und jetzt bin ich verbunden mit Kai. Kai ist 27. Guten Morgen, Kai. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Kai. Um was geht's bei dir? Ja, gehört jetzt allerdings nicht mehr zum Thema, aber du hast ja vorhin von Seitensprüngen gesprochen. Ja, wir haben auch freie Themen nach. Du kannst, ist egal, was du... Genau, ja, das ist schön. Es geht darum, dass, also ich bin Immobilienmakler. Mhm. Das Geschäft läuft eigentlich relativ gut. Ich habe Frau und Kind. Mhm. Wir haben uns jetzt vor ein paar Monaten eine Wohnung gekauft. Mhm. In der Nordstadt im Wuppertal. Mhm. Und allerdings führe ich zwei Leben. Also einmal ist es in der Woche arbeiten, Familie und Kind. Mhm. Und am Wochenende treffe ich mich mit Kollegen von den Wuppertaler Ultras in, ja, Bars. Ultras? Reiten. Was heißt Ultras? Ultras, das sind radikale Hooligans. Hooligans. Ja. Und also, dann. Das ist schon Hardcore. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin. Bist du? Das heißt, du triffst dich nicht nur mit denen. Nein. Sondern du gehörst dazu. Ich gehöre dazu. Es geht halt darum. Ja, es geht im Endeffekt, also jetzt ganz radikal ausgerückt, es geht darum, sich zu schlagen, seine Aggression auszulassen. Das ist mir schon klar. Auf brutale und sehr, ich sag's mal so, wie es ist, auf brutale und sehr primitive Art und Weise. Ja, sehr primitiv. Der du und nicht primitiv bist. Nein. Warum machst du es? Aggression. Woher kommen die? Ja, es fing damit schon 16 an. Als ich 16 Jahre alt war, bin ich durch einen Freund zu den Autonomen in Wuppertal gekommen. Mhm. Also Antifa, antifaschistische Aktion. Mhm. Und war dann aber halt auch nicht der Typ, der dann auf den Demos friedlich stand, sondern stand ganz vorne an der Front vermummt, hat gegen die Polizei gekämpft, gegen Nazis. Wir haben Adressen von Nationalsozialisten rausgesucht, sind zu den Wohnungen gegangen, haben die, ja. Okay, ich kann es mir schon vorstellen. Wie abgefahren, denke ich gerade. Sowas hast du früher gemacht. Das eine machst du jetzt im Parallelleben und im Hauptleben bist du ein ganz biederer berufstätiger Immobilienmakler mit Frau und Kind. Ja, genau so ist es. Wenn du dich schlägst, wie heftig hast du dich schon mit anderen geprügelt? Die schlimmste Verletzung, die ich bis jetzt davon getragen habe, war, glaube ich, ein Schädelbasisbruch. Was hast du dann deiner Frau erzählt? Meine Frau weiß das. Ach, die weiß das? Frau weiß das, ja. Darum geht's. Also es geht jetzt hauptsächlich darum, ob sie es toleriert oder nicht. Welche schwere Verletzung hast du denn schon, oder wie schwer war die Verletzung, die du jemandem schon mal zugeführt hast, die schlimmste war? genau kann ich ja jetzt nicht sagen, weil ich natürlich dann auch nach den Schlägereien nicht sofort verziehe. Also es aber natürlich stand ich dann auch schon mal vor der Polizei. Bist du schon mal verhaftet worden? Ja, 1. Mai. 1. Mai, in diesem Jahr? In diesem Jahr, 1. Mai. Ah, das heißt, da ist jetzt richtig, sind die Probleme am Dampfen. Ja, allerdings. Ich konnte mich da allerdings noch ohne Anzeige rausholen. Aber ich will mal sagen, das muss doch für deine Frau der absolute Horror sein. Du bist Familienvater. Ja. Du läufst Gefahr, dass du schwer verletzt wirst. Und du läufst Gefahr, dass du einen anderen Menschen schwerst verletzt. Vielleicht sogar rollstuhlreif schlägst oder sogar tötest. Bimmeln da bei dir nicht mittlerweile... Wie lange machst du denn das schon? Seit ich 16 Jahre alt bin. Bimmeln denn bei dir da nicht alle Alarmglocken, dass du was unternehmen musst? Du bist doch klar, mit dem kann man doch normal reden, das merke ich doch gerade. Du bist doch zugänglich mit Argumenten. Ja, für Argumente. Auch wenn man mich so auf der Straße trifft, ich glaube nicht, dass, also wenn ich mich auf der Straße treffen würde, würde ich nicht denken, der macht mich doof an oder der guckt blöd oder der ist ein Schläger. Okay, glaube ich. Das glaube ich dir aufs Wort. Ja, und man kann mit dir reden und, was ich ja nur mal eben festhalten will, du rufst ja jetzt sogar hier an. Ja. Das heißt, also da ist ja eine Sensibilität bei dir da, dass sich was verändern muss. Ja, allerdings habe ich die Sensibilität nicht, wenn ich mich in solchen Situationen befinde, von denen ich gerade geredet habe. Ja, das ist mir auch klar. Aber jetzt hast du sie. Und das ist ja schon mal ein Vorteil. Ja, wenn ich abends in der Woche im Bett liege, trifft mich das schon. Also dann denke ich. Jetzt ist leider die blöde Situation, dass diese Sendung rum ist, aber wir werden dich beileibe jetzt nicht allein lassen. Ich bitte dich nur aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an und alles weitere dann nach der Sendung, okay? Ja, vielen, vielen Dank. So machen wir es, Kai. Bis gleich. Ja. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns in der Technik heute, Jonathan Hoffmann. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, freie Themennacht. Tschüss.